Fritz Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute auch bei uns wieder freie Themennacht. Ihr könnt also anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und bevor es losgeht, möchte ich gerne was in eigene Sache kurz sagen. Wir hatten ja gestern einen dramatischen Anruf hier in der Sendung. Eine junge Frau erzählte von ihrem prügelnden Ehemann oder Freund, Lebenspartner. Und während des Gespräches kam dieser Lebenspartner offensichtlich in die Wohnung rein, hat die Frau geschlagen und wir haben das Gespräch dann abgebrochen. Dieses hat große Wellen heute geschlagen. Ich möchte euch kurz erzählen, wie es dann weitergegangen ist. Natürlich sind wir, wenn Gefahr im Verzug ist, initiativ. Das heißt, wir unternehmen was. Zunächst einmal hat gestern unser Psychologe zweimal versucht, mit dieser jungen Frau noch zu telefonieren. Man ging zwar an das Telefon ran, aber der Mann brüllte so herum, und man hörte die Frau im Hintergrund weinen, dass der Psychologe nicht mehr mit der Anruferin sprechen konnte. Daraufhin haben wir noch in der Nacht die Polizei informiert und die Polizei ist auch aktiv geworden. Und Folgendes hat sich dann zugetragen. Die Polizei hat ausfindig gemacht, wem dieser Anschluss gehört und man hat auch die Adresse herausbekommen. Und die Polizei hat ein junges Paar vorgefunden, das den Altersangaben entsprach, die hier in der Sendung auch gesagt wurden. Das junge Paar hat abgestritten, dass es zu Gewalt gekommen ist. Allerdings, so die zuständige Polizeidienststelle, ist in diesem Haushalt schon von den Gewaltdelikten die Rede gewesen. Das heißt, es sind Gewaltdelikte vorgefallen. Wir waren uns natürlich auch nicht so ganz sicher, ob das Ganze stimmt, obwohl ich mir große Sorgen gemacht habe, unser Psychologe auch und wir alle. Mittlerweile glauben wir, dass es so ist, dass die junge Frau durch den Besuch der Polizei Angst hatte zu sprechen und die Polizei dann natürlich nichts machen kann und weggegangen ist. Heute Abend allerdings lesen wir in der Bild-Zeitung Folgendes. Nämlich, dass die Polizei mit 8 Männern die Wohnung der Mutter unserer Anruferin gestürmt habe. Und es hätte sich dann herausgestellt, dass der Anruf ein Spaß gewesen sei. Dieses entspricht nach Aussage der zuständigen Polizei nicht der Wahrheit. Dieses ist frei erfunden. Also wir machen uns weiter Sorge um die junge Frau und versuchen auch unsererseits jetzt immer wieder an sie heranzukommen. Und wir sind jetzt auch im Kontakt mit der Polizei und beobachten das Ganze. Mehr kann man im Moment nicht machen. Ich wäre sehr froh, wenn unser Psychologe in den nächsten Tagen nochmal direkt Kontakt zu der jungen Frau bekäme, um ihr dann auch konkrete Ratschläge zu geben, was sie machen kann. So, das zu gestern. Jetzt geht's mit der Sendung heute los, mit der freien Themennacht. Und die erste Anruferin ist die Christina. Und die Christina ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Christina. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Und über was reden wir? Ja, über meine Probleme. Ich würde sagen, die angefangen haben im Juni 2014. Da wurde ich vergewaltigt. Und seitdem geht mein Leben drunter und drüber. Von wem wurdest du vergewaltigt? Ja, bis zu diesem Morgen waren es 2 für mich Unbekannte. Zwei fremden Männern? Genau. Wann, wie ist das genau passiert? Und wo? Ja, das war nach einem Disco-Besuch. da war ich mit Freunden und ja, es war dann schon früh am Morgen, 6, 7 Uhr. Mhm. Und da war ich nur noch mit einer Freundin über und sie wollte noch auf Toilette und ich habe dann gesagt, ich gehe schon vor die Tür eine rauchen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann gar nichts mehr wusste. Da setzte irgendwie mein Erinnerungsvermögen aus und ich befand mich dann, als ich wieder zu mir kam, auf einem Spielplatz mit diesen beiden Männern. Das heißt, die haben dich irgendwie vor dieser Diskothek geschnappt? So ist es, ja. Und dann kommt die Erinnerung wieder, dass du mit diesen beiden Männern auf diesem Spielplatz bist? Genau, auf einem Klettergerüst. Auf einem Klettergerüst. Mhm. Du warst auch auf einem Klettergerüst. Hatten die dich da hochgehievt? Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur, dass ich dann da saß. Du hast da gesessen. Genau. Hatte da die Vergewaltigung schon stattgefunden? Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Messer am Hals und wurde gezwungen, Oralverkehr durchzuführen. Auf diesem Gerüst? Mhm. Ja. Und dann, wenn du magst, erzähl mal weiter, wie es dann weiterging. Ja, ich muss sagen, ich habe Glück, dass wahrscheinlich nichts Schlimmeres passiert ist, dadurch, dass 4 Zeugen vor diesem Club auf ein Taxi gewartet haben und haben wohl mitbekommen, dass einer der Täter mir in den Nacken gefasst hat und mich um die Ecke gezogen hat. Mhm. Und das kam den Leuten natürlich suspekt vor, sodass sie dann nach ein paar Minuten doch nicht das Taxi nahmen, sondern hinterhergegangen sind und mich dann dort oben mit den beiden Männern vorgefunden haben. Und die haben dann hoffentlich gleich die Polizei angerufen? Nicht sofort. Da wurde erstmal gefragt, ist denn alles okay? Die Männer, die Täter, die haben schon direkt vom Klettergerüst aus die Leute abgewunken. Mhm. Eine der Frauen war aber Gott sei Dank hartnäckiger und kam dann auch in das Blickfeld. Man konnte mich, muss man sagen, aus der Richtung, woher die kam, man konnte mich nicht sehen, weil auf dem Klettergerüst ist so eine Art Holzzaun, der ungefähr bis zur Taille ging. Mhm. Also man konnte mich im Sitzen daraus nicht sehen. Und sie kam quasi ins Blickfeld und ihr konnte ich irgendwie durch Augenkontakt zu verstehen geben, dass das, was dort passiert, nicht mit meinem Einverständnis passiert. Und dann? Ja, dann wurde sie laut, hat gesagt, die Männer sollen sich von mir entfernen und hat gesagt, ich soll runterkommen von diesem Klettergerüst, was ich dann auch tat. Und die haben dich auch runtergehen lassen? Die haben mich gehen lassen, ja. Die haben ja beteuert, dass das alles gewollt war, ne, von mir quasi. Die haben sich erstmal nicht zu erkennen gegeben, beziehungsweise ihre Schuld anerkannt. Dann bist du nach unten gegangen und was ist dann geschehen? Ja, ich war völlig aufgewühlt, aufgelöst, bin dann mit den 4 Zeugen wieder in Richtung Club gegangen. Und dann kamen die erstmal hinterher und haben da Riesentheater gemacht, was das denn alles soll und ist doch gar nichts gewesen, so nach dem Motto. Mhm. Dann wurde aber von den 4, beziehungsweise eine Person von den 4, ich weiß nicht welche, hat dann die Polizei gerufen und dann sind die beiden geflüchtet. Ja. Mhm. Bist du denn in der Nacht oder an dem frühen Morgen noch in einem Krankenhaus oder in einer Rechtsmedizin untersucht worden? Nein. Ich kam mit zur Polizeiwache. Dort wurden dann DNA-Spuren gesichert und eine Vernehmung wurde gemacht. Und die haben dir das nicht nahegelegt, dass du dich untersuchen lassen sollst, gynäkologisch? Nein. Das haben sie nicht. Von einer vollendeten Vergewaltigung weiß ich nichts. Ich weiß eben von diesem Oralverkehr, den ich dann auch mitbekommen habe. Achso, das andere kannst du nicht sagen, das kann vielleicht sein, aber schließt du das eher aus? Also im Nachhinein, ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich würde es jetzt erstmal ausschließen, weil ich jetzt nichts gesehen habe und auch nichts gemerkt habe. Also es war keine Unterwäsche zerrissen oder irgendwas dergleichen? Genau, nichts dergleichen. Ja. Die sind angezeigt worden, ganz genau. Gegen Unbekannt. Hat man sie je erwischt? Ja, beide. Von dem einen war den Zeugen ein Spitzname bekannt. Ich weiß nicht, ich habe im Nachhinein gehört, die waren wohl beide schon aktenkundig. Und ja, dieser Spitzname soll wohl auch dazu geführt haben, dass man dann Bilder erstellen konnte. Da gibt es ja immer diese berüchtigten Fotos, die man dann zur Erkennung durchsehen muss. Mhm. Den einen, das war relativ schnell nach einer Woche, da musste ich mir auch die Fotos angucken und bei dem anderen, ich glaube 2-3 Wochen später, hatten wir dann auch über die Fotos den anderen. Mhm. Was ist aus denen geworden? Was ist aus der Anzeige geworden? Ja, beide wurden geladen zur Vernehmung. Einer erschien, der andere nicht. Und bis heute hat noch keine Gerichtsverhandlung stattgefunden. Bis heute nicht? Wir haben 2016 und das war 2014, sagst du? Ja. Man hat DNA-Spuren entnommen. Genau. Kann man daraus schließen, ob Spermaspuren in deinem Mund waren? Soweit ich weiß, ja. Man hat wohl auch Fremd-DNA gefunden in meinen Spuren und hat diese wohl auch mit den Tätern abgeglichen. Also in deinem, in deiner Mundflora. Genau, Mund, Hände, ich weiß nicht, wo genau das hier. Denn das wäre dann ja der Beweis, dass etwas Schlimmes und Derartiges passiert ist, was ja da vor Gericht sehr wichtig für dich wäre. Ich kann mir vorstellen, ich erahne das, das kann man sich natürlich nicht vorstellen, wenn man sich nicht selbst erlebt hat, dass nach einem solchen Vorfall das ganze Leben komplett verändert ist. Ist es. Komplett. Was hat sich alles verändert für dich? Ja, das wohl Schlimmste ist, dass der Tatort, ich muss sagen, ich habe jetzt nachträglich noch mein Abitur nachgeholt, dass der Tatort unweit von der Schule war, also so Luftlinie vielleicht 500 Meter. Also das hieß, ich musste von Montags bis Freitags jeden Tag an diesem Tatort vorbei und ja, natürlich ständig wieder diese Erinnerung. Mhm. Dann 2014, im Juni ist das passiert, im Dezember fing es dann wieder an mit meiner Bulimie. Die hatte ich jetzt seit 14 war nicht mehr. Mhm. Und die ist so stark geworden, dass ich innerhalb von Dezember 2014 bis Mai 2015 30 Kilo abgenommen habe. Also ich bin stark untergewichtig mittlerweile. Und habe ein Magengeschwür noch in der Zeit bekommen. Aktuell, heute war ich noch beim Arzt. Ich habe einen Darmverschluss, da muss jetzt erst geguckt werden, ob da noch operiert werden muss. Also es, denke ich, liegt jetzt alles natürlich an der Bulimie, ne? Dass mein ganzer Magen-Darm-Trakt nicht mehr in Ordnung ist. Aber dass die Bulimie wieder ausgebrochen ist, hat natürlich ganz klar, ganz eindeutig mit diesem Schockerlebnis zu tun. Ja. Bin ich. Also die macht mich gesundheitlich momentan total kaputt. Hattest du während der Zeit einen Partner? Ja. Den habe ich nach wie vor, seit 13 Jahren. Wie steht dein, seit 13 Jahren, so lange seid ihr zusammen, wie steht dein Partner jetzt zu dir? Nach wie vor noch immer genauso. Der war natürlich, anfangs wusste auch nicht, wie er damit umgehen soll. Und ich hatte auch das Gefühl, nach ein paar Tagen, ich habe ja immer wieder, kam das hoch und ich habe es tausendmal erzählt und irgendwann hat er mich dann mal angeschnauzt und hat gesagt, du, dadurch, dass du mir das so oft erzählst, na, wird das auch nicht besser. Und dann habe ich natürlich aufgehört, mit ihm darüber zu reden. Wem erzählst du es denn überhaupt jetzt noch? Ich bin seither bei Wildwasser. Das ist eine Initiative, die sich mit Opfern von sexueller Gewalt beschäftigt. Genau. Da gehe ich jetzt alle 2 bis 4 Wochen hin, je nachdem, wie viel Zeit die haben. Die sind natürlich auch extrem ausgelastet. Und ich hatte mehrfach bei psychologischen Praxen angefragt, ja, Wartezeit vom halben bis dreiviertel, teilweise bis zu einem Jahr und ja. Dennoch, Christina, halte ich das für ganz, ganz wichtig. Die Arbeit von Wildwasser ist sehr gut und ich habe nur gute Sachen von denen gehört. Ja. Aber ich finde, dass du parallel dazu wirklich in sehr professionelle Hände und kontinuierliche Betreuung auch musst. In eine Therapie, vielleicht eine Traumatherapie, in der man sowohl diesen Vorfall berät und bearbeitet, aber sich eben auch mit der Bulimie beschäftigt. Das ist ja alles sehr komplex bei dir. Ich glaube, dass in deinem Fall, wo ein Verbrechen vorgefallen ist, es Mittel und Wege gibt, dass du auch schneller zu einer Behandlung kommst. Das wird dir mein Psychologe gleich noch erklären. Okay. Aber ich höre schon heraus, wenn es die Möglichkeit gibt, würdest du es auch machen und sofort in eine Therapie gehen. Ja, natürlich, ich möchte ja die Hilfe. Ich möchte das doch nicht mehr. Ne? Das quält mich. Hat sich deine Sexualität mit deinem Freund verändert nach diesem schlimmen Vorfall? Es ist im Prinzip so gut wie gar keine mehr da. Und vorher, wie war es vorher? Ja, ich würde sagen, so wie es bei einem Paar, was so lange zusammen ist, ist. Ne? Okay. Es ist halt nicht mehr jeden Tag und wie verliebt, aber... Aber in einer gewissen Normalität lief das ganz alles. Genau. Und das ist jetzt auch gestört. Verstehe. Was natürlich auch mit der Bulimie wieder zusammenhängt, es ist alles komplex. Christina, mein Psychologe, der Frank, ruft dich gleich an. Ja. Und dann bekommst du die Beratung und hoffentlich bald auch einen guten Therapieplatz für dich, dass dir geholfen wird. Und vor allen Dingen wünsche ich dir natürlich, dass diese Kerle auch entsprechend dem, was sie gemacht haben, hart bestraft werden. Das glaube ich leider in diesem Rechtsstaat nicht. Das glaube ich leider auch nicht, aber wir hoffen es mal. Wir hoffen es mal. Okay. Alles Gute. Du legst bitte auf und Frank meldet sich gleich bei dir. In Ordnung. Tschüss. Tschüss, Christina. Ciao. So. Und jetzt ist hier der oder die Luca. Genau. Der Luca. Der Luca. Genau. Hallo Luca, 19 Jahre, guten Morgen. Hi. Also folgendes, seitdem ich 12 bin, leidet meine Mutter an einer Erbkrankheit, Chorea Huntington. Und da hat sich eben ihr Nervensystem zurückentwickelt. Sie kann inzwischen nur noch ganz schlecht reden. Ich verstehe sie fast gar nicht mehr. Sie bewegt sich fast gar nicht mehr. Liegt sie? Essen fällt schwer, Schlucken fällt schwer. Liegt sie im Bett? Wie bitte? Liegt sie immer im Bett? Nee, also sie sitzt auch, aber sie geht nicht mehr vor die Tür. Mhm. Genau, und ja, also inzwischen, also jetzt meine Frage ist halt, inzwischen lebe ich in der Wohnung nebenan, mache ein FSJ, habe letztes Jahr Abi gemacht und ich würde gern studieren, nur halt nicht hier vor Ort. Ich würde mich gern weiterentwickeln sozusagen, habe aber sozusagen Angst vor der Reaktion meiner Familie. Das besteht aus meiner Oma, meinem Opa im gewissen Sinne und halt, dass es für mich okay ist, zu gehen sozusagen. Und Was ist mit deinem Vater? Genau, also der lebt in Italien, zu dem habe ich eigentlich gar keinen Kontakt. Ach so, der kümmert sich nicht darum. Und du bist das einzige Kind? Genau, ja, ich bin das einzige Kind. Also wir waren auch immer nur zu zweit sozusagen. Und Oma und Opa wohnen auch in dem Ort oder in der Nähe? Genau, die wohnen auch in dem Ort. Früher war es halt so, als ich jetzt in der Jugend war sozusagen, da in der frühen Jugend, da musste ich relativ viel alleine machen, also dann einkaufen. Irgendwann kam es dann dazu, dass ich das Bankkonto übernommen habe, dass ich da die Kontoauszüge gemacht habe, Schulden bei Inkassounternehmen angerufen habe mit 15 und so Sachen, dass ich das da irgendwie geregelt habe, da also Aufgaben übernommen, denen ich nicht gewachsen war sozusagen. Also inzwischen bin ich ihnen, aber also ich kann es ja auch nicht ewig so machen. Ich kann ja nicht ewig. Wie ist denn, was konkret machst du denn für deine Mutter zurzeit? Genau, also jetzt inzwischen mache ich ja mein FSJ, also ich bin ja praktisch 9 Stunden unterwegs jeden Tag. Dann komme ich heim, mache hier was zum Abendessen, rede kurz mit ihr. Also das ist momentan immer nur noch kurz angebunden, weil ich nicht mehr so einen Kontakt zu ihr herstellen kann. Ich komme nicht mehr richtig an sie ran und sie nicht mehr richtig an mich. Wir reden aneinander vorbei. Und wie kommt das? Ist das auch ein Ausdruck der Krankheit? Schlägt die sich auch auf geistige Prozesse nieder? Ja, also ganz klar auch auf geistige Prozesse. Sie hat, weiß auch fast, also nimmt langsam so die Züge an, dass sie auch nicht mehr, also so wie demenzartig, ja, also dass sie auch nicht mehr so weiß, wie ich bin und so. Ihr kommt nicht aneinander, ihr könnt euch nicht mehr richtig begegnen. Genau, ja. Ihr erreicht euch nicht mehr. Ja. Du machst abends Essen für sie. Ja. Putzt du die Wohnung? Musst du sie pflegen? Nee, pflegen muss ich sie nicht mehr sozusagen. Es kommt inzwischen ein Pflegedienst. Aber trotzdem haben natürlich meine Angehörigen sozusagen Angst, wenn ich jetzt irgendwie gehen möchte, dass sie alleine gelassen werden mit den Aufgaben, die ich eigentlich auch nicht ausführen kann, weil ich eben auch nicht den ganzen Tag da bin, aber irgendwie fehlt mir in der Familie so ein bisschen die Anerkennung für das, was ich gemacht habe, sozusagen, oder dass ich auch noch was machen werde, aber ich im Moment auch mal an mich denken muss und ich muss auch irgendwie für mich versorgen mal, damit ich sie versorgen kann. Also ich kann ja nicht ewig hier bleiben und also sie ist tagsüber dann, abgesehen von den wenigen Zeiten, während der Pflegedienst da ist, ist sie alleine. Genau, richtig, ja. Wie lange geht das denn überhaupt noch gut? Also das geht auch nicht mehr lange gut, glaube ich. Also das ist vielleicht noch ein Jahr. Das heißt, dann müsste ja sowieso jemand... Ja, klar. Du kannst ja nicht nonstop den ganzen Tag 24 Stunden sie betreuen. Ja, das kann ich nicht. Also das kann ich auch im Moment nicht, aber das will, also in meiner Familie, das geht, ich weiß nicht, wie denen fehlt so ein bisschen irgendwie... dass man Anerkennung geben kann oder dass man sich... Also Also dein Wunsch ist, wenn du von der Familie redest, reden wir hauptsächlich von Oma und Opa. Genau, ja. Dein Wunsch ist, dass du diesen Ort, in dem du jetzt lebst, verlassen möchtest irgendwann, um irgendwo anders zu studieren. Genau, ja. Könntest du denn auch in dem Ort studieren? Ja, könnte ich. Und warum möchtest du das nicht? Ich würde mir gar gern... Ich weiß nicht, ob das zu egoistisch klingt, aber ich würde mir auch gerne da irgendwie eine Freiheit schaffen auch. Also wenn ich, ich würde mir mein Leben auch gerne... Verstehe, wir sagen nochmal, du bist 19 Jahre alt. Genau. Wie war denn so früher, als, na gut, du warst 12, als das anfing, aber immerhin bis dahin und dann die Jahre danach, das war ja wahrscheinlich ein langsamer Prozess, während die Krankheit sich verschlimmerte. Wie war dein Verhältnis zu ihr? Also bedingt durch die Pubertät, also meine Pubertät, das war schwierig immer das Verhältnis dann ab dem Zeitpunkt, wo sie dann krank wurde, weil ich eben auch nicht ganz leicht war und ich hatte auch keine leichten Aufgaben zu bewältigen. Die Schule hat dann Druck gemacht Und die haben das auch nicht verstanden richtig, warum ich. Und warst ja eben als junger Mann, wie du es gerade erzählt hast, auch schon mit vielen Aufgaben mit, ja, belastet, ne? Ja, genau. Also, das war halt. Ich verstehe nicht so recht, warum deine Oma und Opa, oder anders gefragt, wäre es nicht klüger zu sagen, abgesehen mal von deinem Freiheitswunsch, dass man sich um einen Pflegeplatz in einem Pflegeheim für sie bemüht, wo sie wirklich rund um die Uhr betreut wird? Ja, also was ich dazu sagen muss noch, sie hat einen Bruder, der ist an der gleichen Krankheit verstorben letztes Jahr. Also es hat sozusagen noch Nachwirkungen auf meine Großmutter. Mhm. Also ihr ein Sohn ist sozusagen schon verstorben von ihr an der gleichen Krankheit. Und irgendwie momentan scheut sich jeder davor, das sozusagen noch in Angriff zu nehmen, dass sie jetzt auch ins Pflegeheim muss, weil er war am Ende auch im Pflegeheim. Warum scheuen Sie davor? Ich weiß nicht, das... Nach dem Motto, das lohnt sich nicht. Psychologisches, ich weiß es nicht genau, warum man jetzt... Was glaubst du denn, wie deine Mutter darauf reagieren würde, wenn man ihr sagen würde, es ist besser, in ein Pflegeheim zu gehen? Also sie war früher, sozusagen bevor sie krank war, auch ein Mensch, der viel gereist ist, der viel unterwegs war und der auch die Autonomie irgendwie haben wollte in ihrem Leben. Und jetzt, ja, also sie könnte sich wahrscheinlich schon arrangieren. Sie wird wahrscheinlich auch selber merken, dass es nicht mehr lange zu Hause geht vielleicht. Also ja. War nicht so eine ganz klare Antwort. Ja. Also meinst du, sie würde dem zustimmen? Ja, im Endeffekt könnte sie dem zustimmen, denke ich, ja. Weißt du, Luca, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde auch, dass man natürlich, wenn man jung ist, auch seine Sachen machen sollte und seine Freiheit leben sollte, klar. Ja. Aber ich finde auch, egal wie alt man ist und man jung oder alt ist, hat man auch eine Verpflichtung gegenüber den Eltern. Die Eltern ja, haben ich würde auch gerne Aufgaben Lass mich mal ausreden. Ich will mal sagen, was ich gerade so denke. Ja. Weil die Eltern haben, die Mutter hat dich großgezogen, auch als du vielleicht als Kind mal schwer krank warst oder krank warst, hat sie sich um dich gekümmert. Ich finde, dass man das auch zurückgeben muss. Einerseits. Andererseits ist mir auch schon klar, dass du als 19-jähriger Kerl auch nicht eine Vollpflege übernehmen kannst, wenn es jetzt immer schwerer wird. Was wäre denn mit folgender Idee? Wenn ihr überlegt, dass sie in ein Pflegeheim geht, du aber zumindest so lange, wie sie noch lebt, in der Stadt studierst, wo sie auch ist, um sie oft in dem Pflegeheim zu besuchen und einfach bei ihr zu sein. Mhm. Dann könntest du dich um deine Mutter kümmern, hättest aber nicht diese wahnsinnige Verantwortung und könntest eben auch noch dein Ding machen. Ein Studienortwechsel kannst du später immer noch organisieren. Ist ja sowieso gar nicht schlecht, wenn man das dann später nochmal, wenn man in eine andere Stadt geht. Ja. Das fände ich eigentlich ganz gut. Das wäre für alle, finde ich, eine vernünftige Lösung. Ja. Auch nicht, weißt du, ich sag's auch zu dir im Hinblick darauf, nicht, dass du irgendwann dir vielleicht mal Vorwürfe machst, wenn du älter bist und deine Mutter lange schon tot ist und du denkst, ach, ich hätte sie damals doch nicht alleine lassen sollen. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. So, aber du lässt sie nicht alleine. Wenn du in der Stadt bleibst und sie in einem guten Pflegeheim ist, dann kannst du sogar noch beobachten, ob sie auch in dem Pflegeheim ordentlich behandelt wird. Das ist ja auch immer so ein Fall. Ja, genau. Du bist dann da und hast die Augen da drauf. Das würde ich den Großeltern vorschlagen. Ja, das werden wir dann mal in Angriff nehmen müssen. Genau. Ja, und ich finde, könntest du auch mit gutem Gewissen vorschlagen. Da okay. Stehst du gut da, finde ich schon. Okay. Ist meine Einschätzung. Mhm. Okay. Ja, gut. Vielen Luca, Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Mich mit. Gut. Ja. Tschüss. Ciao. Danke. So, meine Lieben, 1.24 Uhr haben wir und jetzt gibt es eine kleine Domian-Post-Box. Und ich möchte euch jetzt zwei Mails vorlesen zu einem Thema, wo man wieder sieht, wie unterschiedlich die Leute reagieren und wie die Meinungen sich doch unterscheiden. Christa hat geschrieben. Christa schreibt, ich sehe Ihre Sendung noch nicht lange, war aber immer mit Ihnen auf einer Wellenlänge, wenn es um Beratung und Verständnis für alle ging, die ein Problem haben. Sie meistern es mit Empathie und Gefühl. Aber neulich ist Ihnen doch ein Fauxpas mit dem jungen Mann von 28 Jahren, der eine Frau von 89 Jahren geheiratet hat, passiert. Ich gebe zu, dass mir auch die Luft ob des Altersunterschiedes erst einmal wegblieb, aber nicht lange. Denn als der junge Mann dann seine Geschichte erzählte, konnte man sich in ihn hineinversetzen. Und da haben Sie, Herr Domian, jedes Mal bis auf den Grund gebohrt, sodass er schon ein schlechtes Gewissen haben musste. Aber welche Rolle spielt schon das Alter? Eine Verbindung der Herzen ist es, die zwei Menschen zusammenführt. Er hat alles richtig gemacht. Ich habe Hochachtung vor diesem jungen Mann. Die Liebe hat ihm diesen Weg gewiesen. Diese oder ähnliche Worte, Herr Domian, habe ich am Ende bei Ihnen vermisst. Das wollte ich Ihnen einmal schreiben. Es hat mich noch den ganzen Tag berührt. Wie gesagt, zu demselben Thema schreibt jemand, der Merci sich Merci nennt. Hi Domian, wenn das kein Erbschleicher war, Sie 89, er 28 und beide haben geheiratet. Nun, nachdem sie tot ist, hat er ein Haus geerbt. Bravo. Du hättest mit ihm viel härter ins Gericht gehen sollen, du hättest ihn viel härter rannehmen müssen. Irgendwie hatte man das Gefühl, dass du ihm seine guten Absichten abgenommen hast. Also demnächst bitte etwas kritischer. Tja, das war jetzt ein gutes Beispiel für unterschiedliche Auffassungen von Themen. So, dann habe ich Post von Heiko bekommen. Heiko schreibt, lieber Domian, am Freitag blieb mir beim Schauen deiner Sendung die Luft weg. Als die noch recht junge Frau bei dir gesprochen hat, die bald sterben wird und so sehr verzweifelt war, dass sie ihre kleinen Kinder nicht mehr aufwachsen sehen wird, habe ich wie erstarrt vor dem Fernseher gesessen. Ich sage dir, es gibt keinen Gott, wie brutal die Natur doch ist. Ich wünsche der Frau von Herzen Zuversicht und Stärke. Und Domian, wo sollen die Leute bloß anrufen, wenn du nächstes Jahr nicht mehr da bist? Liebe Grüße, Heiko. Lieber Heiko, zunächst mal vielen Dank für dein Mitfühlen. Und ich möchte vielleicht auch noch mal ein Wort an die Elke richten, falls sie uns jetzt noch zuhört. Mich hat das in der Tat auch sehr berührt, das Gespräch mit dir. Und ich hoffe sehr, dass du mit deinem Mann gesprochen hast. Darüber haben wir uns ja unterhalten. Und ich glaube, dass die Zeit, die du jetzt noch hast, ist vielleicht die wertvollste Zeit in deinem Leben. Und nutze sie mit deinen Kindern und nutze sie mit deinem Mann. Und von meiner Seite aus auch nochmal alles Gute und viel Zuversicht. So, und die letzte Post kommt von Chris. Und Chris schreibt, hallo Domian, ich habe eine ganze Menge alter Sendungen von dir gesehen. Ich finde es immer höchst unterhaltsam, wenn bei dir ein sogenanntes Medium anruft oder ein Hellseher oder sowas. Alle verkacken. Grandios. Keiner hat dir bisher etwas wirklich Präzises sagen können. Wenn demnächst nochmal ein Übersinnlicher anruft, dann frag ihn doch bitte, ob die da oben uns nicht einmal erklären können, was denn nun ein schwarzes Loch ist. Lieber Chris, das ist eine wirklich sehr gute Idee. Nach den Nachrichten in den letzten Wochen wegen der schwarzen Löcher und den Wellen und so weiter, werde ich das demnächst mal fragen. Vielleicht kriegen wir da ja eine aufschlussreiche Antwort. Ende der Postecke heute. Und wir machen weiter mit der normalen Sendung. Und hier ist Burak. Und Burak ist 21. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Burak. Weswegen rufst du an? Also mein Thema ist heute Pädophilie. Pädophilie? Genau, ja. Warum ist das dein Thema? Weil ich selber pädophil bin und dachte, dass es eventuell einige Leute interessieren könnte, das Thema. Ich glaube, das interessiert sehr viele Menschen. Das ist ja ein großes, polarisierendes Thema. Mhm. Was heißt das, du bist pädophil? Was empfindest du? Welche Sehnsüchte hast du? Also ich fühle mich halt sexuell zu Mädchen im Alter von circa 6 bis 12 hingezogen. Und ja. Wie lange weißt du das schon? Seit ich etwa 16 bin oder so um den Dreh, ungefähr als ich in die Pubertät kam. So. Hast du irgendetwas Erotisches, Sexuelles mit einem Kind mal gemacht? Nein, auf keinen Fall. Also ich weiß ja, dass das auch bleibende Schäden, also an der Psyche und eventuell auch körperlich haben kann und das würde ich auch niemals machen. Dann. Ich stelle es mir nur sehr schwer vor, du bist ein junger Kerl, du hast deine Hormone toben in dir. Wie hältst du diesen Trieb und diese Sehnsucht zurück? Also ich bin ja nicht nur zu Kindern hingezogen, also ich fühle mich auch zu gleichaltrigen und auch älteren Frauen hingezogen und daher kann ich dann auch... Ach so, das da ist, meine ist ein Teil deiner Sexualität. Genau, ja. Also ich bin nicht nur pädophil. Da kannst du froh sein, wenn es so ist. Ja, auf jeden Fall. Hast du schon mal Kinderpornografie konsumiert? Nee, also da bin ich auch viel zu paranoid, dass ich da irgendwie erwischt werde oder sowas. Deswegen mache ich das auch gar nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wo man das herbekommt. Woher nähren sich denn deine Fantasien? Ja, hauptsächlich Fantasie halt, ne? Ich denke mal, da kann man auch einfach nichts dafür. Man ist halt einfach so geboren, ne? Wenn du das so prozentual einteilen solltest, wie viel Prozent deiner Sexualität ist pädophil? Ich würde sagen 60. Doch so viel? Ja. Also auf jeden Fall machen es für mich die gleichaltrigen Frauen schon. Finde ich auf jeden Fall hübsch und so weiter. Aber ich finde dann Mädchen halt doch ein bisschen besser. Kinder. Genau, ja. Warst du denn mal kurz davor, etwas Illegales zu machen und hast dich dann wieder zurückgepfiffen? Nee, also ich habe... vielleicht ist das gut, habe ich einfach keine Kinder oder sowas in meinem Umfeld, in der Verwandtschaft oder bei Freunden oder sowas. Deswegen kam ich eigentlich auch nie in diese Situation. Was auch sehr gut ist. Ja. Jetzt weißt du ja, welche Gefahren, das klingt ja in dem, wie du antwortest, klingt das ja auch durch, welche Gefahren damit verbunden sind, mit dieser sexuellen Veranlagung. Ja, ich habe das auch. Bitte? Ja, bitte. Also ich habe das auch noch nie jemandem erzählt oder sowas. Einfach schon aus Angst vor Repressionen, dass es irgendwie rauskommt oder sowas. Weil da ist man dann komplett unten durch bei jedem. Ja, und auch zu Recht, ne? Naja. Findest du zu Recht oder findest du nicht zu Recht? Naja, ich würde mal sagen, ich kann ja nichts für meine sexuelle Präferenz. Ich bin ja so geboren und solange ich keine Kinder vergewaltige oder irgendwie Kinderpornos runterlade oder sowas. Okay, das sehe ich genauso. Solange du das nicht auslebst und du keine Straftat begehst und du keinem Kind ein Leid antust und auch nicht indirekt Kindern Leid antust, indem du Pornografie schaust, kann man da ganz normal drüber sprechen. Bin ich ganz auf deiner Seite. Ich finde es auch sehr mutig, muss ich ja sagen, dass du dich hier meldest bei mir. Ja, ich habe es auch noch nie in meinem ganzen Leben irgendjemandem erzählt. Jetzt liegt natürlich nahe, wenn du bist ein junger Typ, du bist reflektiert, du hast die Problematik komplett im Kopf, da liegt es absolut nahe, Burak, dass du in eine Sexualtherapie gehen musst. Naja. Hast du darüber mal nachgedacht? Ja, also ich war ein, zwei Mal oder sowas auf dieser Kein-Täter-Werden-Seite und ich habe halt schon mal mit dem Gedanken gespielt. Allerdings habe ich da auch einfach viel zu viel Angst, dass dann mein Name auf irgendeiner Liste steht oder irgendwie sowas, weil ich arbeite im öffentlichen Dienst bei einer Behörde und da habe ich dann auch einfach viel zu viel Angst, dass das irgendwie rauskommt. Und okay. Ich glaube, das würde auch rauskommen. Okay, die Angst kann ich auch verstehen. Und die will ich dir jetzt auch gar nicht ausreden, obwohl sie wahrscheinlich nicht begründet ist, aber ich kann es verstehen. Aber gezielt zu einem Therapeuten zu gehen, ist ja eine andere Sache. Ein Therapeut ist ja wie ein Arzt oder wie ein Rechtsanwalt, der unterliegt der Schweigepflicht. Das, was im Rahmen des therapeutischen Gespräches gesagt wird, dringt hundertprozentig nicht nach außen. Und das wäre doch dein Weg. Ich weiß nicht, weil eventuell käme es über die Krankenkasse raus zu meiner Behörde, dass ich überhaupt generell bei einem Psychiater oder sowas war. Das ist heute keine Schande. So viele Leute gehen zum Psychologen oder Psychiater aus irgendwelchen Sachen. Das ist kein Diskriminierungsgrund mehr, wenn das rauskommt. Ich glaube auch nicht, dass dein Arbeitgeber das herausbekäme, dass du beim Psychiater in Behandlung bist oder bei einem Therapeuten. Also die Angst kann ich dir komplett nehmen, weil du bist mit dem Thema bei einem Therapeuten komplett anonymisiert. Ja, also es macht mir auch schon ein bisschen zu schaffen, so seelisch. Also ich, an manchen Abenden bin ich dann halt wirklich sehr, sehr deprimiert und frustriert und dann ertränke ich halt auch mein, ich nenne es mal Leid, in Alkohol und dann mache ich halt einen Double Zolpi Dragon Attack und ja, dann... So, das ist ja auch kein, das ist ja auch nicht die Lösung. Ja. Das ist nicht die Lösung. Hast du eine Freundin zurzeit? Zurzeit nicht, nein. Hattest du denn schon mal eine etwas längere Beziehung zu einer gleichaltrigen Frau oder älteren Frau? Also zählt ein Jahr als länger? Ja, ein Jahr finde ich schon, ist schon länger, ja, genau. Würde ich sagen, ja. Ja, also ich hatte einmal eine Freundin, mit der war ich etwa ein Jahr zusammen. Damals waren wir beide ungefähr 18. Ich möchte dich wirklich, wirklich ermutigen, das zu machen, Burak. Auch ganz allein in deinem Interesse. Wenn es dir gelingt, wenn es in einer Therapie gelingt, dass du diese Sexualität zu beherrschen lernst, dass du sie vielleicht minimieren kannst oder dass du sie umkanalisieren kannst in deine andere Richtung, hättest du ja auch viel weniger Gedanken und Problematiken in dir. Du könntest ja freier leben und du könntest vielleicht auch eine freiere Sexualität ausleben. Ja, das kann sein, aber ich glaube, es ist eventuell einfach wie mit der Homosexualität. Es ist einfach eine Sache, die so in den Genen drin ist. Und ich glaube, da kann man auch nicht viel dran machen, glaube ich. Ich weiß von einigen Projekten in verschiedenen Universitätskliniken, wo das recht gut gelingt. Und sogar bei Leuten, die nichts anderes im Kopf haben als nur Kinder. Aber das hast du ja Gott sei Dank nicht. Da gibt es ja noch eine andere Fläche. Ich glaube, dass für einen erfahrenen Sexualtherapeuten das möglich ist, dass du ein ruhigeres Leben führen kannst. Okay. Ich wollte nur sagen, das ist ein Gedankenwert, dann mal drüber nachzudenken. Ja, und ich möchte dir gerne anbieten, das ist auch alles völlig unverbindlich, dass dir mein Psychologe nochmal erklärt, wie das in so einer Therapie ist und was die Krankenkasse erfährt oder was die Krankenkasse nicht erfährt und so weiter, damit du einfach da auf der sicheren Seite bist. Wollen wir das mal so machen? Okay. Darf ich noch jemanden grüßen? Ungern, Burak. Ungern. Ich bin ja nicht so ein Freund der Grußsendung. Außerdem, wenn du jemanden grüßen willst, dann weiß der ja auch, was du ja gerade erzählt hast. Nicht so ganz schlüssig. Also, wir melden uns gleich wieder bei dir und der Frank ruft dich also an. Wünsche dir alles Gute. So, um 1.37 Uhr ist der Michael hier. Der Michael ist 26. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Domian. Hallo, Michael. Um was geht's bei dir? Nicht damit gerechnet, dass ich durchkomme. Deswegen freue ich mich. Ich freue mich, dass du da bist. Man sagt so schön, dass man jetzt in der Schuldenfalle steckt. Ich habe es nicht verstanden. Ich stecke in der Schuldenfalle. In der Schuldenfalle, okay. Ja, also ich weiß nicht, viele Menschen haben wahrscheinlich einen Berg von Schulden. Das ist aber nicht definiert, was für jemand selbst ein Berg ist. Bei mir sind es ungefähr zwischen 8 und 12, 13.000 Euro. Ich habe mir vor 2,5 Jahren mit meiner Nochfrau, haben uns verstritten und leben jetzt in Scheidung. Sie ist ausgezogen, ein Haus gekauft. Und 2,5 Jahre haben wir zusammen, ich muss das so sagen, dass wir zusammen die Provinzial nicht bezahlt haben, zum Beispiel die Versicherung. Stadtwerke haben wir nicht bezahlt. Aber ihr habt das Haus doch wahrscheinlich auf Kredit gekauft. Richtig, auf Kredit. Aber dann sind 12.000 Schulden ja relativ wenig, wenn da ein Haus hintersteckt. Richtig. Ich habe jetzt seit 6 Monaten, 7 Monaten das Haus nicht bezahlt. Und bis zum 15. hat die Bank mir quasi das Ultimatum gestellt, dass ich die Rate für Februar jetzt bezahlen soll, dann für März und den Rest am 15. bis zum 15. Das sind ungefähr 3.100 Euro für das Haus. Nur. Wohnt denn deine Ex noch in dem Haus? Nein, die ist ausgezogen, wohnt jetzt in der Wohnung neben ihrer. Und du wohnst in dem Haus? Richtig, mit meiner Freundin und ihrer Tochter. Beziehungsweise wohnen wir zurzeit seit 1,5 Wochen bei meinen Eltern in meinem Kinderzimmer, weil die Heizung auch ausgefallen ist und ich nicht das nötige Kleingeld habe, um das Ersatzteil zu bezahlen. Ich hatte jetzt schon zwei Handwerker hier. Warum hast du dich nicht schon längst von dem Haus getrennt? Herzblut. Meine kleine Tochter habe ich für meine Kinder. Ich bin schon zwanger Papa. Und ich wollte es richtig machen. So wie meine Eltern das machen, wollte ich es auch machen, wie meine Schwester es gemacht hat. Was machst du denn vom Beruf? Ich habe meine Arbeit verloren. Ich habe durch einen Autounfall habe ich meine Ausbildung verloren. Dann haben wir versucht, die Firma von meinem Vater aufrechtzuerhalten oder wieder aufzubauen. Kläglich gescheitert. Und dann bin ich auch wieder arbeitslos geworden. Mhm. Und jetzt, ich war schon die Woche beim Arbeitsamt, beim Jobcenter. Wie lange bist du jetzt schon arbeitslos? Ein halbes Jahr. Ist noch nicht so lange. Aber ich glaube, dann gehst du auch relativ mit blauäugig oder mit einer rosaroten Brille an diese ganzen richtig. Finanzsachen ran. Richtig. Wie viel Schulden habt ihr denn aufgrund des Hauses? Alle. Also ich hatte vorher keine Schulden. Nee, wie hoch sind denn, wie hoch ist also der Kredit für das Haus? Also der Kredit war insgesamt 155.000. Das Haus hat 125 gekostet an Umbauarbeiten und. Das ist natürlich eine irre Summe, die man nur schafft, wenn man Arbeit hat und wenn man. Richtig, das hatten wir. Also das hatte ich ja auch. Hattest du? Es sollte auch gut laufen. Und den Kredit haben wir auch nur bekommen, weil meine Eltern mit ihrem Haus gebürgt haben. Sonst hätte ich gar nicht angerufen, weil mein Haus ist mir relativ egal. Verdient denn deine Freundin was? Ja, sie hat jetzt zum ersten wieder eine Arbeitsstelle. Dann hat sie mir gesagt, dann soll ich der Bank sagen, dass sie dann auch wieder normal abbuchen dürfen oder können und dass wir das in Raten abzahlen. Aber dadurch, dass ich jetzt schon über 6 Monate nicht bezahlt habe, ist das... Wie hoch ist denn die Rate im Monat für das Haus? Das ist gar nichts. Das ist 500 oder noch nicht mal 500 Euro, 520, 580. Oh ja, das ist aber nur wirklich nicht viel. Ja, wirklich, also es ist günstiger als eine Miete teilweise. Ja, da kriegst du manchmal eine Wohnung teurer. Dir steht das Wasser bis zum Hals. Du hast Angst, dass alles zerplatzt. Alles, komplett. Zwei Kinder. Ich bin aggressiv gegenüber Menschen, die ich liebe. Und ich weiß nicht warum. Und deine Eltern können dir auch nicht unter die Arme greifen? Wenn ich dir das sage, ihr Haus steht ja auch mit auf der Kippe. Das heißt, wenn ich bis zum 15. Vielleicht kann ich da noch was regeln mit der Bank, aber so wie ich das gehört habe, also ihr Haus, dann auch das Haus meiner Eltern versteigert. Wegen deiner Schulden? Richtig, wegen meiner Schulden, weil sie für mich gebürgt haben oder für meine noch Frau und für mich. Mensch, Michael, du musst so schnell wie möglich zu einer Beratungsstelle. Du darfst nicht mich anrufen, weil ich habe keine Ahnung von Finanzberatung. Aber ich weiß, dass man in solchen Fällen ganz schnell zu einem Fachmann muss, der richtig Ahnung hat, und dem musst du alle Papiere hinlegen und der muss das für dich durchrechnen. Das ist ja auch ein Problem, die ganzen Papiere. Das habe ich ja alles gar nicht gemacht, weil ich ja so ein bisschen, ich sag mal, durch war mit meinem Leben, mit allem drum und dran. Da hat alles meine Frau gemacht und ich musste mich reinarbeiten, deswegen habe ich auch so lange jetzt gebraucht dafür. Aber nochmal zum Verständnis, dieses Haus läuft nur auf deinen Namen? Nein, auch auf meine Frau. Auch auf deine Frau? Ja, sie sollte eigentlich schon nach einem halben Jahr raus sein, dass das auf mich überschrieben wird, wenn ich durchgehend bezahlt hätte. Was sagt sie denn jetzt? Was will sie denn? Was sagt sie zu der Situation mit dem Haus? Sie hatte anfangs gesagt, dass ich das verkaufen soll. Ich hatte gesagt, ich würde das gern behalten. Und deswegen habe ich auch meine Freundin dann mit in das Haus geholt. Ist eine ganz komplizierte Geschichte mit. Ich mag schon, aber jetzt wohnst du im Kinderzimmer bei deinen Eltern. Richtig. Ist schön bei meinen Eltern, muss er nicht, aber. Naja, aber wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass du so schnell wie möglich das Haus verkaufen musst. Aber das kann ich dir nicht raten. Du musst zu einem Berater, zu einem Finanzberater, Schuldenberater. Ja. Warum hast du das denn noch nicht gemacht, Michael? Ich habe jetzt die Woche, und die Woche ist nicht lang, ich habe diese Woche erst mitbekommen, wie viel da eigentlich am Laufen ist, wie viel ich erbringen muss, um herauszukommen. Ich glaube, du hast auch vieles zur Seite gelegt und nicht dir richtig klar gemacht. Ja, bist du auch so ein Typ, der keine Briefe aufmacht unter Umständen? Auch. Aber da kann, glaube ich, jeder reinkommen. Jeder kann dieser Typ werden, der in meine Situation kommt. Michael, ich will dir gar keine Vorwürfe machen. Es geht jetzt darum, so schnell wie möglich klug zu handeln und die Reißleine zu ziehen. Mach diese Woche morgen noch einen Termin bei der Schuldnerberatung. Ja. Das ist der erste wichtige Schritt. Und wie es dann weitergeht, die werden dich schon weiter lotsen. Ich hoffe. Ja, mit Sicherheit. Sie werden es machen. Ja. Davon hängt ja jetzt alles ab, dass du dich finanziell irgendwie fängst. Wie auch immer. Das ist bei mir auch der Weg. Der Weg dahin ist bei mir auch schon schwer, den Weg zu gehen, hochzukommen, mich aufzurappeln jetzt. Aber du hast ja hier schon mal angerufen. Ja. Deswegen sagte ich vorhin, ich habe damit echt nicht gerechnet, dass ich durchkomme. Aber das ist schon ein großer Schritt. Wenn man Scheu hat vor solchen Aktivitäten. Mein Schamgefühl habe ich komplett abgelegt. Ja, siehst du. Einfach nur, dass ich alles retten kann. Ja, da muss man sich auch nicht schämen. Das ist jetzt passiert. Schämen müsstest du dich, wenn du das jetzt alles irgendwie weiter so laufen lässt und immer mehr Richtig. In den Sumpf kommst. Wir rufen dich mal nochmal an gleich und geben dir die nächste Beratungsstelle in deiner Umgebung und dann wendest du dich bitte morgen so schnell wie möglich dorthin. Du bist arbeitslos im Moment, du hast Zeit, du gehst hin. Richtig. So, wir melden uns gleich wieder, Michael. Ich bedanke mich. Alles Gute und toi, toi, toi für dich und deine Familie. Danke sehr. Tschüss, ciao. Ciao. Zwischendurch nochmal der Hinweis, ihr Lieben, morgen und übermorgen findet die Sendung nicht statt. Ich war ja gerade mit dem Computer beschäftigt. Also morgen und übermorgen sind wir nicht da, aber wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und ich freue mich jetzt begrüßen zu können, die Sabine. Und die Sabine ist 49. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sabine. Um was geht's bei dir? Ja, ich sag also, ich bin in einer Beziehung seit gut 5 Jahren. Mhm. Und mein Freund hat seit 2013 Krebs, also Lungenkrebs im Endstadium. Also diese Zeit haben wir jetzt bis dato also zusammen durchgemacht. Und nun ist es so, dass er sich also wirklich in einer palliativen Situation befindet, also wo es jetzt auf Tage geht. Also ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ihn nach Hause zu holen. Das wird jetzt am Donnerstag sein und also mit allem, was dazugehört. Also das ist nicht nur einfach nach Hause holen, sondern tatsächlich zum Sterben. Wird er vom SAPV zu Hause betreut, also von einem... Ja, also er wird von einem palliativen Pflegedienst betreut, ja. Na, ich durch mich dann halt eben auch und ich habe mich halt dazu entschlossen, weil es doch sein Wunsch war, ja, nach Hause zu kommen halt. Ne? Wie lange lag er jetzt auf einer Palliativstation? Das ist eigentlich erst eine Woche, also wie gesagt, es wurde 2013 erkannt, eigentlich nicht der Lungenkrebs, sondern es machten sich Probleme mit dem Kopf bemerkbar, was sich dann herausgestellt hat, dass es Metastasen waren und aufgrund dessen natürlich diese palliative Situation sowieso schon gegeben war. Achso, das heißt, er hat keine Chemotherapien gemacht, keine Operationen? Doch, hat er dann im Anschluss, aber eigentlich waren erst die Metastasen im Kopf auffällig. Und also ich könnte mir vorstellen, hat man dann weiter geforscht und festgestellt, dass er halt Lungenkrebs hat, der sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Das heißt, ihr habt viele ernste Zeiten schon hinter euch. Ja, wir haben also zwei, also wirklich die heftigen Chemos hinter uns. Und die letzte Möglichkeit war halt eine Chemo in Tablettenform, die er von zu Hause hätte machen können. Aber die hat leider nicht gewirkt. Wie ist denn jetzt sein mentaler Zustand? Ja, das ist ganz schwierig. Normalerweise, man sagt ja bei so einer Erkrankung, vor allen Dingen wie bei ihm, die ja nun sehr weit fortgeschritten war, 2013 schon. Was mich beeindruckt hat, war immer, er war also ein sehr, sehr, oder ist ein sehr, sehr großer Optimist. Also er wusste zwar, dass die Krankheit da war und dass es irgendwann endlich ist, aber er war immer optimistisch und sagte, also ich kann damit auch älter werden. Und dadurch hatte er eigentlich auch die Chemos immer sehr gut weggesteckt. Weiß er denn jetzt, dass es jetzt in der finalen Phase ist? Nicht wirklich. Ist er überhaupt noch klar ansprechbar? Ja, im Moment, also es war Anfang letzter Woche war es sehr schwierig, weil die Metastasen sich halt wieder bemerkbar gemacht haben. Also dass er ab und zu durcheinander war. Und liegt er komplett fest im Bett? Ja, das Problem ist jetzt die Luftnot, die kommt jetzt. Aber die ist eigentlich erst seit einer Woche wirklich akut. Das heißt, da kommen jetzt auf dich auch schwierige Tage zu. Ja, wirklich schwierige. Hast du ihm das gesagt, dass er nach Hause kommen soll? Ja, also er wollte es auch. Also es stand im Gespräch halt eine palliative Station oder halt ein Hospiz. Mhm. Ja, und wir haben dann gesagt, okay, dann kommt er halt nach Hause. Obwohl er sich immer noch nicht wirklich seiner Situation bewusst ist. Ah, das meinte ich gerade. Also noch immer nicht. Nein, also er ist immer noch, er geht immer noch nach wie vor davon aus, dass dass es sich wieder bessert. Mhm. Ne? Er hatte jetzt in dieser Woche hatte er eine leichte Infektion, die natürlich so einen Körper komplett schwächt, ist klar. Aber dass die Situation im Allgemeinen, dass die sich auch nicht mehr bessert, dessen ist er sich nicht bewusst. Wenn? Und das ist natürlich schwierig, weil irgendwann, denke ich mal, wird sein Körper ihm das selber sagen. Mhm. Aber wenn er nicht danach fragt und das nicht thematisiert, würde ich es ihm auch nicht sagen. Richtig, und das ist immer oft eine Schwierigkeit mit den Ärzten, weil ich habe eigentlich in den 2 Jahren, ich habe ihn da also auch immer betreut, also habe ihn auch begleitet zu den Ärzten. Ja. Und natürlich, jeder Arzt hat eine Aufklärungspflicht, das ist schon richtig. Aber wie er jetzt, der diesen Optimismus hat, ja, also ich war mir sicher, wenn er diesen Optimismus nicht gehabt hätte, dann wäre er schon vor einem Jahr nicht mehr da gewesen. Vor was hast du jetzt, wenn er nach Hause kommt, am meisten Angst? Dass er mir erstickt. Aber da kann man ja palliativmedizinisch auch gegenwirken. Das weiß ich, kann dir jetzt nicht erklären, was man machen kann, aber man kann. Ja, ja. Mir hat ein Palliativmediziner erzählt, gesagt, dass niemand auf der Station mehr ersticken muss. Ja, ja, aber es ist nun halt so, dass er wirklich, also er kommt hier mit dem vollen Programm nach Hause, also sprich mit Sauerstoff und. Also mir selber ist es bewusst, dass es eines Tages und nicht in allzu weiter Ferne eintreffen wird. Naja, und ich bin da auch bereit für. Also ich selber komme auch aus der Pflege und ich weiß schon, was auf mich zukommt. Aber es ist doch, es ist eben eine nahestehende Person. Ja, natürlich. Aber es ist ja gut, wenn du aus der Pflege kommst, ist er ja in fachkundigen Händen. Und du solltest die ambulanten Palliativmediziner wirklich intensiv bitten, wenn sie es nicht sowieso schon machen, ihn auf das Optimalste zu versorgen. Ja, und wenn er aufgrund dieser optimalen Versorgung vielleicht einen Tag früher stirbt, dann ist das auch ethisch völlig vertretbar. Ja, natürlich. Naja, also für ihn, also mir ist es eigentlich wichtig, dass er wirklich in Ruhe gehen kann. Und nicht diese, ja, was ich ganz, ganz furchtbar finde, ist halt diese Atemnot. Und er selber ist auch ein Typ, der also auch so zu Panik neigt. Wie hast du das denn jetzt organisiert? Wird er neben dir im Schlafzimmer? Ja, also wir haben das gemacht. Also ich bewohne hier ein Haus und er wohnt halt bei mir. Und wir haben das jetzt so geregelt, dass wir gesagt haben, er kommt einfach ins Wohnzimmer. Ja, damit er auch am Leben teilhaben kann. Und das ist eine vertraute Umgebung für ihn? Ja, ja, sicher. Wir haben ja gut 4 Jahre zusammengelebt. Ne? Sabine, ich habe großen Respekt davor, was du sagst, dass du es so machst. Ja, ja. Es ist, Nur ich sage, ich weiß und ich werde das auch durchziehen, aber es manchmal erschleicht einen das schon, dass man selber auch Angst kriegt. Sabine, es wäre auch merkwürdig, wenn du keine Angst hättest. Ja, ja. Da hätte ich auch Angst vor. Das ist eine schwere Zeit, die du jetzt gehen musst mit ihm. Aber dass du sie so nah mit ihm gehst, finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe großen Respekt vor dir. Viele entsorgen dann, ich sag's mal so, despektierlich ihre Schwerstkranken dann doch lieber irgendwo hin. Ja, In manchen Fällen ist es ja auch richtig so. Natürlich, es stand ja auch im Raum, dass man sagte, also normalerweise wäre es jetzt das Beste, entweder auf eine palliative Station oder halt in ein Hospiz. Aber ganz ehrlich, also ich habe mit den Ärzten gekämpft, dass ich wirklich darum gebeten habe, also ihm auch diese, ja, wie soll ich sagen, diese Aufklärung zu ersparen. Also ich weiß, dass Ärzte ehrlich sein müssten, aber Das ist alles Konkrete. Ja, das ist alles auslegbar. Ich finde, dass man mit einem Arzt darüber sprechen kann. Richtig. Es ist nicht unbedingt eine Lüge, wenn man einige Sachen nicht klar ausspricht. Genau, und das war mir einfach wichtig, dass er wirklich auch dieses Gefühl hat, ja, vielleicht wird's noch. Jetzt haben wir die ganze Zeit über deinen Partner gesprochen. Wie alt ist er? 50. 50. Ja. Also noch sehr, sehr jung. In dem Sinne eigentlich. In dem Sinne, ja. Und aber nach dieser Leidenszeit ist er wahrscheinlich schon weitaus älter innerlich geworden. Natürlich, das man reift dadurch. Mhm. Ne? Also in vielen Sachen. Hast du denn auch noch so ein paar Leute um dich herum, Freunde, Verwandte, die dich stützen in dieser schweren Zeit? Ja, ich habe es schon, aber in solchen Zeiten, ja, wie es leider immer so ist, man steht am Ende doch ziemlich alleine da. Ja. Die meisten trauen sich gar nicht. Immer, viele bieten einem Hilfe an und sagen, wir sind da. Ich glaube, dass die meisten das schon unangenehm ist oder sie sind unsicher, in das Haus überhaupt zu gehen, wo ein so schwerstkranker oder Sterbender liegt. Ja, richtig. Ja, und es ist auch sehr schwer, auch seine Familie, also wir sind auch nicht verheiratet, wie gesagt, wir leben nur zusammen und natürlich, die Familie hat Angst, was ich völlig nachvollziehen kann. Angst vor was? Vor dem Sterben. Achso, ich dachte, dass die Angst haben, dass du irgendwie da was machst, was die Familie nicht will. Nein, ganz so gar nicht. Also die sind froh, dass ich also mehr oder weniger an seiner Seite bin, aber halt die Angst, ja, vor dieser Realität, aber leider, man kann die Augen ja nicht verschließen. Und du hast auch Vorsorgevollmacht und so etwas hast? Alles, das haben wir alle schon vor gut einem Jahr gemacht, ne? Dass das geregelt ist. Mhm. Aber wie gesagt, am Ende, man steht doch sehr alleine da. Liebe Sabine, ich wünsche dir für diese schwere Zeit, dir und deinem Partner, alle Kraft der Welt. Und ich finde es nochmal, ich finde es sehr, sehr gut, dass du es machst. Und ich möchte dich auch dazu nochmal ermutigen, es zu machen, obwohl ich das ja gar nicht brauche. Du machst es ohnehin. Ja, das sowieso. Ja. Ich finde es sehr gut. Und es tat mir auch mal gut, da mal einfach drüber zu reden. Mhm. Alles Gute dir und deinem Partner. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Und hier ist die Christa. Die Christa ist 62. Guten Morgen, Christa. Ja, hallo Domian. Hallo Christa. Um was geht's bei dir? Ich wollte als erstes noch mal sagen, dass mit dem Weintrauben und dem Hund. Ja. Wir haben auch einen großen Hund. Also die Weintrauben sind nicht das Problem, sondern das Problem sind die Kerne. Ach so. Weil in den Kernen ist sowas drin wie, also mein Bruder ist Tierarzt. Mhm. Und da ist sowas drin wie Blausäure, sowas ähnliches. Mhm, also wenn man die Kerne rausmacht, ist das nicht so ein Problem. Ja, aber man sollte lieber generell die Finger weglassen vom Weintrauben. Es gibt genug Leckereien für Hunde. Also wenn ein Hund an Weintrauben stirbt, der muss ja schon jeden Tag einen Pfund Weintrauben essen, der Hund. Und das ist ja unwahrscheinlich. Ja, gut. Das heißt, der Hund isst einen Tag einen Pfund Weintrauben, also... Ja. Das war noch mal eine Meldung auf die Anruferin wegen des gestorbenen Hundes. Hast du noch ein anderes Thema? Ja. Ja. Dann leg mal los. Aber ich habe vor 3,5 Jahren meinen Mann verloren und die letzte Zeit war sehr schwierig. Ja. Und wir haben uns erst nicht geliebt, wir haben uns durch eine Zeitungsannonce kennengelernt, aber daraus ist Liebe geworden und er war die letzte Zeit erst in Frührente gegangen. Mhm. Und letzte Zeit war sehr schwierig und ich habe Probleme damit, mir einzugestehen. Ich habe eine 26-jährige Tochter, mir einzugestehen zu sagen, ich liebe ihn, ich habe ihn geliebt, die letzten Jahre eigentlich weniger. Mir einzugestehen zu sagen, ohne ihn ist das Leben leichter. Mhm. Also meine Tochter, ich rede ja nur mit meiner Tochter und mit engsten Freunden drüber. Das Leben war sehr schwierig mit ihm. Vor allen Dingen zum Schluss. Ja, die letzten 2-3 Jahre. Mhm. Was war denn? Ich war eigentlich auch erkaltet. Ich wäre eigentlich auch gegangen, wenn ich nicht vor Gott gesagt hätte, ich bin gläubig, in schweren, also was man so schwört, ne? Mhm. Bei der Hochzeit. Liebe Christa, gestatte mir eine ganz spontane Bemerkung dazu, ohne dass ich jetzt Details weiß. Dein Partner ist seit 3,5 Jahren tot. Ja. Die Beziehung zum Schluss war nicht mehr so besonders. Nee. Da finde ich es absolut legitim, dass du jetzt über dein Leben sagst, es geht mir jetzt besser und ich genieße jetzt das Leben und finde es besser, alleine zu sein. Ja, aber das ist schwer, das so zu sagen, weil ich habe ihn ja geliebt. Die letzten Jahre, wie gesagt, ist die Liebe erkaltet, aber ich habe ihn davor geliebt. Ja, aber du kannst ja trotzdem jetzt sagen, dass du jetzt gerne und gut lebst. Dadurch machst du ja die ferne Liebe nicht kaputt, die es mal vor vielen Jahren gab. Mhm. Das finde ich völlig legitim. Mach dir bloß keinen Kopf darüber. Ja. Es ist dein Leben, deine Zeit. Jedes Jahr und jeder Monat ist wertvoll, den du hast. Und das kaputt zu machen mit so einer Grübelei, halte ich wirklich für Wahnsinn. Mhm. Genieße und nimm das Leben jetzt, wenn es gut ist, und sei glücklich, dass du das so empfinden kannst. Ja. Lass diesen Schatten nicht über dir. Mhm. Dulde diesen Schatten nicht. Ja. Das ja, ich habe jetzt auch einen Termin beim Psychologen nächste sehr gut. Woche. Ja, sehr, also sehr gut. Dann kannst du es da auch nochmal vertiefen. Genau. Aber das war so nochmal ganz schnell meine Einschätzung. Die Sendung ist gleich vorbei, aber ich könnte dir, glaube ich, gar nicht mehr sagen, auch wenn du mir noch mehr erzählt hättest. Ja. Also in diesem Sinne, alles Gute, Christa. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Daniel Paulmann. Und morgen sind wir nicht da, übermorgen auch nicht, aber wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich wünsche euch eine gute Nacht und dann bis Freitag. Tschüss.